Studium geschmissen. Das find ich ganz schön beschissen. Das war der letzte Beutel dieser Sorte und ich werde ihn vermissen. Oje, Mine, der schöne Tee. Oje, Mine, der schöne Tee. Du hast mir Zucker in den Tee geschmissen. Das find ich ganz schön beschissen. Das war der letzte Beutel dieser Sorte und ich werde ihn vermissen. Oje, Mine, der schöne Tee. Oje, Mine, der schöne Tee. Mein Tee zu pissen, das find ich ganz schön beschissen. Das war der letzte Beutel dieser Sorte und ich werde ihn vermissen. Oje, Mine, der schöne Tee. Oje, Mine, der schöne Tee. Du hast in mein Tee geschissen und das bei bestem Gewissen. Das war der letzte Beutel dieser Sorte und ich werde ihn vermissen. Jetzt habe ich nur noch Früchtetee und den mag ich nicht. Oje, Mine, der schöne Tee. Oje, Mine, der schöne Tee. Das ist eklig, ich will das nicht hören.